nicht die Frage, ob Israel zurückschlage, sondern wann und wie. Man werde die Zeit und die angemessenen Mittel aussuchen, erklärte der Politiker, der ein enger Berater von Ministerpräsident Shamir ist. Iraks Präsident Saddam Hussein werde bereuen, sich jemals mit Israel angelegt zu haben, betonte Olmert. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Raketenalarm gab es heute auch in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh und im Hafen Dahran. Die meisten Scud-Projektile wurden nach Korrespondentenberichten von amerikanischen Patriot-Raketen in der Luft zerstört. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Neben der Verschärfung des Raketenkrieges hatte Irak heute auch Ölförderanlagen in Kuwait in Brand gesetzt. Im Süden des Scheichtums standen nach Angaben amerikanischer Militärsprecher bei Al-Wafra Ölquellen und Vorratstanks in Flammen. Das Ausmaß der Brände blieb zunächst unklar. Die Luftwaffen der multinationalen Streitkräfte setzten auch heute am 6. Kriegstag ihre massiven Angriffe gegen den Irak und die Stellungen der Invasionstruppen in Kuwait fort. Neben Bagdad war besonders die irakische Hafenstadt Basra Ziel der Bombenangriffe. Auch vom türkischen Militärflughafen Incirlik aus unternahm die US-Luftwaffe wieder Einsätze gegen den Irak. Seit Beginn des Golfkrieges wurden bisher mehr als 10.000 Angriffe von Seiten der multinationalen Streitkräfte geflogen. Ihre Verluste geben die Alliierten heute mit zusammen 18 Maschinen an. Die britische Luftwaffe meldete das insgesamt vierte Tornado-Kampfflugzeug als vermisst. UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar hat an den Irak einen neuen Friedensappell gerichtet. In einer heute in New York verbreiteten Erklärung rief Pérez Bagdad auf, positiv auf seinen Appell vom 15. Januar zu reagieren, damit die Bemühungen für eine friedliche Lösung des Konflikts wieder aufgenommen werden könnten. In diesem wenige Stunden vor Ablauf des UNO-Ultimatums an den Irak gerichteten Aufruf hatte Pérez-Präsident Saddam Hussein aufgerufen, seine Truppen aus dem besetzten Kuwait zurückzuziehen. Die Vereinigten Staaten schließen einen Versuch, Saddam gefangen zu nehmen und ihn wegen möglicher Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen, nicht mehr grundsätzlich aus. Der irakische Präsident sei nach Ansicht der USA in gewisser Weise persönlich verantwortlich für die Behandlung der gefangen genommenen alliierten Piloten und mögliche Kriegsverbrechen, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses Fitzwater in Washington. Die Europäische Gemeinschaft hat heute die Ankündigung des Irak scharf verurteilt, gefangene alliierte Soldaten als sogenannte menschliche Schutzschilde für militärische Ziele zu gebrauchen. Für Misshandlungen von Kriegsgefangenen und andere Kriegsverbrechen müssten die Mitglieder der Führung in Bagdad persönlich zur Verantwortung gezogen werden, heißt es in einer EG-Erklärung. Unterdessen vertrat der britische Premierminister Major die Auffassung, dass der unterschiedliche Einsatz der westeuropäischen Staaten im Golfkrieg zeige, dass Europa noch nicht reif für eine politische Union sei. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat sich eindeutig von der Gewaltanwendung im Baltikum distanziert. Gorbatschow sagte am Abend vor der Presse in Moskau, die tragischen Ereignisse in Wilna und in Riga seien nicht die Linie der Präsidentenmacht. Eine gesellschaftliche Organisation habe nicht das Recht, die Armee gegen das Volk einzusetzen. Der sowjetische Präsident kündigte an, dass die Umstände, die zur Gewaltanwendung geführt haben, gründlich untersucht werden sollen. Bei dem Einsatz der sowjetischen Sicherheitskräfte gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen im Baltikum waren in der litauischen Hauptstadt Vilna 14 Menschen ums Leben gekommen, 5 Tote hatte es in Riga gegeben. Am Nachmittag hatte Gorbatschow mit dem lettischen Präsidenten Gorbunovs und dem Vorsitzenden der lettischen Kommunisten Rubiks in Moskau gesprochen. Gorbunov sagte nach dem Treffen, er habe mit Gorbatschow auch die Erstürmung des Innenministeriums in Riga durch sowjetische Sondereinheiten erörtert. Die Frage einer möglichen direkten Präsidialregierung in Lettland sei nicht angesprochen worden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Krieg am Golf wird uns wieder einmal als Schwerpunkt beschäftigen müssen. All jene, die bei Ausbruch der Feindseligkeiten geglaubt hatten, dies werde ein kurzer Krieg, problemlos für die waffentechnologisch auf dem neuesten Stand gerüsteten Verbände der Alliierten, all jene sind inzwischen, so scheint es jedenfalls, widerlegt. Selbst das schon als Wunderwaffe verherrlichte US-Anti-Raketen-Raketensystem Patriot hat offenbar versagt heute Abend bei dem Raketenangriff der Irakis auf Tel Aviv. Wie es dort zur Stunde aussieht, versuchen wir gleich von unserem Israel-Korrespondenten zu erfahren. Danach informieren wir Sie über die Situation am Golf selbst, blicken zur UNO nach New York, berichten über den Inhalt eines Telegramms, das Israelis an Bundespräsident von Weizsäcker geschickt haben, verfolgen die bundesdeutsche Diskussion über mögliche bündnispolitische Folgen der Golfkrise und beschäftigen uns mit den Folgekosten der Golfkrise. Zum Thema baltische Krise haben wir zwei Beiträge vorbereitet. In Moskau äußerte sich Staatspräsident Gorbatschow dazu und aus der lettischen Hauptstadt Riga selbst liegt ein Korrespondentenbericht vor. Zwei innerdeutsche Themen noch gegen Ende der Sendung. Zum einen beschäftigte sich das Bundesverfassungsgericht mit den Enteignungen zwischen 1945 und 1949 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und möglichen Entschädigungsregelungen aus dem deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Und in Stuttgart wurde heute Erwin Teufel zum neuen baden-württembergischen Ministerpräsidenten gewählt. Als Service zum Schluss der Bericht von der Wall Street in New York und die Presseschau. Am Telefon in Jerusalem begrüße ich jetzt Peter Philipp, unseren Korrespondenten vor Ort. Herr Philipp, wieder einmal gab es heute Abend Luftalarm bei Ihnen in Israel und wie es sich herausstellte, kein blinder Alarm. In Tel Aviv schlug eine irakische Scud-Rakete ein. Diesmal gab es viele Opfer. Wissen Sie denn schon Näheres? Ja, nach einem Tag, an dem Israel eigentlich begonnen hatte, das Leben wieder etwas zu normalisieren. Die Geschäfte hatten sich wieder geöffnet, die Leute gingen zur Arbeit, der Verkehr hatte wieder zugenommen und die Leute saßen am Abend vor dem Fernseher und schauten der Cosby-Show zu, als plötzlich Luftalarm kam. Wenige Minuten später schlug in einem Vorort von Tel Aviv, der nicht genauer benannt werden darf aus militärischen Sicherheitsgründen, schlug eine dieser Scud-Raketen ein, zerstörte dabei ein zweistöckiges Haus fast völlig und beschädigte mindestens 20 Häuser in der Nachbarschaft, zum Teil schwer. 60 Personen sollen dabei verletzt worden sein. Der Militärsprecher hat bisher noch keine Details bekannt gegeben, keine weitergehenden Details bekannt gegeben. Er hat allerdings durchblicken lassen, dass es offenbar auch Tote gab. Genaue Zahlen sind darüber bisher noch nicht bekannt. Die Rettungsteams sind im Augenblick immer noch dabei, an der Stelle zu arbeiten. Sie versuchen immer noch aus den Trümmern des Hauses Überlebende zu bergen oder Verletzte zu bergen oder Tote zu bergen. Immerhin sind inzwischen 4 Stunden fast vergangen seit diesem Angriff. Es ist dort ein Bild der Verwüstung. Einige Nachbarn erklärten, sie hätten, wie gesagt, gerade vor dem Fernseher gesessen und plötzlich hätten die Sirenen geheult, man habe die Gasmasken geholt und dann habe es einen lauten Knall gegeben und plötzlich sei die vordere Hausfront nicht mehr da gewesen und alle Möbel und Einrichtungsgegenstände in der Wohnung seien durcheinander geflogen. Es ist dort wirklich ein Chaos und die Behörden haben schon gleich nach dem Einschlag alles abgesperrt gehabt, um den Rettungsteams die Bergung der Verletzten und der anderen zu ermöglichen. Es sind übrigens Patriot-Anti-Raketen abgeschossen worden auf diese Scuds, die da ankamen. Und es heißt, dass die zwei getroffen haben, aber offensichtlich diese eine Scud durchgekommen ist. Und sie hat vernichteten Schaden angerichtet in Tel Aviv. Und im Augenblick ist das alles, was an Fakten vorliegt, zumindest offiziell vorliegt. Es gibt viele Berichte und Gerüchte, aber man warnt hier in Israel davor, gerade diese Gerüchte weiterzugeben. Es gibt eine normalerweise sehr zuverlässige offizielle Verlautbarung, die kommt zwar meistens etwas später als die internationalen Agenturen, vor allen Dingen die amerikanischen Fernsehagenturen, aber meistens stimmen dann diese offiziellen Angaben. Herr Philipp, vielleicht zum Schluss noch eine spekulative Frage mit einer doch auch dann spekulativen Antwort, aber vielleicht gibt es doch Einzelheiten dazu. Bis jetzt hatte Israel ja eine sehr gute Presse, ein sehr gutes internationales Echo, was die Disziplin angeht. Könnte jetzt nach diesem Raketenangriff die nationale Schmerzschwelle überschritten sein? Ist jetzt bald ein israelischer Gegenschlag Richtung Irak denkbar? Der Druck der Bevölkerung und auch der Druck aus der Regierung oder innerhalb der Regierung auf die Leute, die die Entscheidungen treffen, der wird jetzt sicher wachsen, diese Zurückhaltung aufzugeben, die man in letzter Zeit geübt hat, obwohl man nie offiziell davon gesprochen hat, dass man beschlossen habe, Zurückhaltung zu üben. Man hat immer darauf bestanden, dass man ein Recht habe, militärisch zu antworten und dass man dieses Recht benutzen werde, so wann man es für richtig halte und wie man es für richtig halte. Nur nimmt man eben in diesen Stunden nach diesem schweren Angriff an, dass diese Entscheidung jetzt sehr bald gefällt wird und es gibt eben sehr viel Spekulationen, dass damit der Golfkrieg sich weiter ausweiten könnte. Die wollen wir jetzt nicht vertiefen. Vielen Dank, Peter Philipp nach Jerusalem. Ich wünsche Ihnen eine wirklich ruhige Nacht heute ohne Luftalarm. Auf unserer zweiten Telefonleitung mitgehört hat der Kollege Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, die Raketenartillerie der Irakis scheint auf die alliierten Luftschläge offenbar gut vorbereitet gewesen zu sein. Denn offenbar hat es heute noch weitere Angriffe von irakischen Skat-Raketen gegeben, aber in eine andere Himmelsrichtung. Ja, Herr Bark, das ist richtig. Am Abend hat Irak die dritte Serie von Skat-Raketen innerhalb von 24 Stunden auf Städte in Saudi-Arabien abgefeuert. Alle vier Raketen wurden von US-Streitkräften im Anflug auf die Ölstadt Dahran mit Patriot-Raketen abgeschlossen. Im Morgengrauen hatte Irak bereits 3 Skats auf die Hauptstadt Riad und am Vormittag 6 weitere auf die Dahran-Region abgeschossen. Bis zur Stunde ist es dem Irak noch nicht gelungen, in Saudi-Arabien mit einer einzigen Rakete das angesteuerte Ziel zu treffen. Dennoch ist die Zahl von 13 allein heute auf Saudi-Arabien abgeschossenen Skats ein Beweis, dass es Irak gelungen ist, die Raketenvorräte und die mobilen Abschussrampen vor den Luftangriffen der alliierten Truppen zu schützen. Auch am Abend ist das Ausmaß der Ölbrände in Kuwait nicht bekannt. Mehrere Tanks einer Raffinerie nahe der saudi-arabischen Grenze stehen in Flammen. Irak hat von den insgesamt 1000 Quellen etwa 300 vermint und bereits vor Ausbruch des Krieges für den Fall eines US-Angriffs mit der Sprengung der Ölfelder und aller Öleinrichtungen in Kuwait gedroht. Da aber in den Tanks Treibstoff brennen, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Irak die Feuer mit Vorsatz gelegt hat. Beobachter glauben, dass die irakische Armee den Treibstoff dringend benötige. Andererseits besteht aber doch die Möglichkeit, dass Irak die Rauchwolken des brennenden Tanks nutzen will, um die Flugzeuge der Alliierten bei Angriffen auf in der Nähe stationierte Truppenverbände zu behindern. Den ganzen Tag haben Flugzeuge der Alliierten Ziele im Irak bombardiert. Radio Bagdad meldete jedoch nur einen Teil dieser Angriffe und verbreitete weiter Siegesmeldungen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, der feindlichen Propaganda, Irak werde den Krieg verlieren, nicht zu glauben. Die Führung in Bagdad versucht derzeit, die Bevölkerung zu mobilisieren, um einen Einbruch der Moral als Folge der pausenlosen Luftangriffe zu verhindern. In Appellen heißt es: Brüder, ihr seid sicher, Bagdad ist sicher, Basra ist sicher. Aber gerade Basra, die zweitgrößte Stadt Iraks, wurde heute mehrfach von Explosionen erschüttert, die die Erde nach einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur noch 40 Kilometer weit entfernt haben beben lassen. Radio Bagdad meldete dann am Abend, bei den Angriffen auf Städte seien auch Frauen und Kinder getötet worden. Der Irak macht jedoch weiterhin keine Angaben darüber, wie viele Menschen seit Ausbruch des Krieges insgesamt getötet oder verletzt worden sind. Es gibt hauptsächlich Erfolgsmeldungen, so hieß es heute auch wieder, 20 feindliche Flugzeuge oder Raketen seien abgeschossen worden. Man habe mehrere Piloten gefangen genommen und einige der Leichname von Piloten seien geborgen worden. Über die Angriffe auf Bagdad hieß es heute nur, eine Bombe sei im Nationalmuseum der Hauptstadt eingeschlagen und habe mehrere Wissenschaftler verletzt. Seit gestern haben Flugzeuge der Alliierten auch Schiffe der irakischen Kriegsmarine angegriffen. Dabei sind 2 irakische Boote, die Minen legen können, zumindest schwer beschädigt worden. Ein Sprecher der US-Armee erklärte am Abend in Saudi-Arabien, eines dieser Boote sinke derzeit. Und damit zurück nach Köln. Je mehr es sich abzeichnet, dass aus dem, beinahe hätte ich gesagt, Blitzkrieg gegen den Irak nichts geworden ist, desto dringlicher sind wieder Friedensbemühungen geworden, um Saddam Hussein vielleicht doch noch an den Verhandlungstisch zu bewegen. Bemühungen dieser Art waren heute aus New York, dem Sitz der UNO, zu hören. Hans Tschech in Washington beginnt mit dieser Information seine Tageszusammenfassung zum Golfkrieg aus amerikanischer Sicht. UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar hat einen Friedensappell an den Irak gerichtet. Das Leiden der Menschen in der Kriegsregion dürfe nicht noch größer werden, erklärte Pérez. Er forderte den Irak auf, auf seine Pérez-Initiative vom 15. Januar einzugehen. Damals, unmittelbar vor Ablauf des Ultimatums, hatte der UN-Generalsekretär den Rückzug des Irak aus Kuwait gefordert und im Gegenzug dem Irak eine Nicht-Angriffsgarantie angeboten und Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Lösung des Palästina-Problems in Aussicht festgestellt. Peres ließ heute in New York mitteilen, er beobachte die zunehmende Härte des Krieges und seine Ausweitung mit Trauer und mit Sorge. Die Vereinten Nationen seien bereit, über internationale Hilfsorganisationen den vom Krieg betroffenen Menschen humanitäre Hilfe zu leisten, sobald das möglich sei. Zuvor hatte der UN-Generalsekretär die Behandlung von Kriegsgefangenen im Irak als Verstoß gegen die Genfer Konvention angeprangert. Er sei darüber tief besorgt, sagte Peres de Coelho, der auch andeutete, dass die Vereinten Nationen bei einem späteren Kriegsverbrecherprozess eine Rolle spielen könnten. Die Lage am Golf, unverminderte Luftangriffe der Alliierten. Ein Hauptziel war heute offenbar das Hauptquartier der irakischen Truppen in der Stadt Basra, nördlich von Kuwait am Shatt el-Arab. Die Luftwaffe der Alliierten hat bisher über 10.000 Einsätze geflogen. Wolken über Kuwait behindern derzeit die Auswertung. In Kuwait brennen mindestens 2 große Ölvorratstanks. Sie wurden nach Angaben des Pentagon von den Irakern in Brand gesetzt, und zwar, vermutet man im Pentagon, absichtlich. Im Persischen Golf hat die US Navy einen irakischen Minenleger und ein weiteres Schiff versenkt. Bodentruppen sind in die Kämpfe weiter nicht verwickelt, doch kommen Einheiten der Alliierten, wie ein Militärsprecher mitteilte, von Zeit zu Zeit unter irakisches Artilleriefeuer. 6 irakische Scud-Raketen im Anflug auf Ziele in Saudi-Arabien wurden nach Pentagon-Angaben abgeschossen bzw. schlugen in unbewohntem Gebiet ein. Das Pentagon will keine präzisen Angaben mehr über die Zahl der eingesetzten Patriot-Abwehrraketen machen, um dem Irak keine Hinweise darauf zu geben, wie viele Patriots verfügbar sind. Wir werden uns da in Zukunft ein bisschen unklarer äußern, sagte Pentagon-Sprecher Pete Williams, der im Übrigen den Vorwurf zurückwies, Erkenntnisse über die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden verursacht von den Bombenangriffen, würden unter Verschluss gehalten. Wir haben da auch nicht viele Informationen, sagte der Sprecher. Roland Haug. Seit dem Blutbad von Vilna und dem Coup von Riga weiß der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow, dass die Welt trotz des Krieges im Golf mit Argusaugen auch auf die baltischen Republiken schaut. Sie registriert sorgfältig, wie die Moskauer Zentrale mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Litauens, Estlands und Lettlands umgeht. Zum ersten Mal hat sich nun Gorbatschow klar und eindeutig von der Gewaltanwendung der sowjetischen Armee und der Sondereinheiten des Innenministeriums distanziert. Gorbatschow sagte, die tragischen Ereignisse in Vilna und Riga seien nicht die Linie der Präsidentenmacht. Keine gesellschaftliche Organisation habe schließlich das Recht, die Armee gegen das Volk einzusetzen. Der sowjetische Präsident trat aber nicht nur gegen die immer dreister werdenden Militärs auf. Er fand auch für die Opfer der Massaker Worte des Bedauerns. Nach Darstellung des sowjetischen Staats- und Parteichefs haben sich weder die Innen- noch die Außenpolitik der UdSSR verändert. Alle Spekulationen, Verdächtigungen und Verleumdungen, die ihn mit den Gewaltanwendungen im Baltikum in Verbindung brächten, müsse er entschieden zurückweisen. Einschränkend erklärte Gorbatschow, es habe in den baltischen Republiken auch gesetzeswidrige Aktionen gegeben. Auch sei gegen die Verfassung verstoßen worden. Die Dekrete des Präsidenten habe man häufig missachtet. Auch die Menschenrechte habe man grob verletzt. Menschen anderer Nationalität, Gorbatschow meinte da vor allem, die im Baltikum lebenden Russen seien diskriminiert worden. Verantwortungslos sei man gegenüber der sowjetischen Armee und den Angehörigen der Soldaten und Offiziere aufgetreten. Auf diese Weise sei ein Klima entstanden, in dem aus völlig unvorhersehbaren Anlässen Zusammenstöße und Schlägereien entstehen könnten. Hier sei, so der sowjetische Präsident, die wahre Ursache der Tragödien in Litauen und Lettland zu suchen und nicht in irgendwelchen geheimnisumwitterten Befehlen von oben. Als Präsident der UdSSR sehe er seine Aufgabe vor allem darin, eine weitere Eskalation der Auseinandersetzungen zu verhindern und für eine Normalisierung des Lebens zu sorgen. In den baltischen Republiken war Schritt für Schritt versucht worden, Szenarien zur Machtübernahme durch konservative und Moskau-treue Kräfte in die Realität umzusetzen. Doch Gorbatschow fand auch hier Worte der Abgrenzung. Alle gesellschaftlichen Organisationen, Komitees und politische Fronten, so der Präsident, könnten die Macht im Staate nur auf dem verfassungsmäßigen Weg erringen. Alle Versuche, sich im politischen Kampf mit Waffengewalt durchzusetzen, seien unzulässig. Gorbatschow verlangte schließlich noch, dass alle Gesetze, die nicht mit der Unionsverfassung übereinstimmten, rückgängig gemacht werden. Gorbatschow war zuvor mit dem lettischen Parlamentspräsidenten Garbunov zusammengetroffen. Dabei war auch darüber gesprochen worden, wie die Probleme der Republik ohne die Einführung der Präsidentenverwaltung zu überwinden seien. Wie es mit diesen Problemen heute in Lettland aussah, präzise ausgedrückt in der Hauptstadt Riga, das erfahren Sie jetzt aus dem Bericht meiner Kollegin Birgit Kolkmann. Aber gleich eins vorab, für die verminderte Tonqualität bitte ich Sie um Verständnis, meine Damen und Herren. Unmittelbar nach seinem Gespräch mit Michail Gorbatschow zeigte sich Lettlands Präsident Anatolij Gorbunovs optimistisch. Im lettischen Rundfunk erklärte Gorbunov vor wenigen Minuten, das Thema Präsidentialverwaltung für Lettland sei nicht einmal erwähnt worden. Er kehre nun nach Riga zurück, um mit allen Organisationen und Bewegungen in Lettland einen Dialog über die Zukunft des Landes zu führen. Gorbatschow war mit ihm einer Meinung, dass dies allerdings nur unter einer Voraussetzung geschehen könnte. Alle Beteiligten müssten das demokratisch legitimierte Parlament Lettlands anerkennen. Gruppen, die Regierung und Parlament ablösen und die Situation mit illegalen Mitteln stabilisieren wollten, könnten an diesem Dialog nicht teilnehmen. Damit ist unausgesprochen das sogenannte Komitee zur nationalen Rettung unter dem Kommunisten Alfred Rubiks gemeint, der verdächtigt wird, mit Hilfe der schwarzen Baretts die Regierung Lettlands stürzen und die Macht an sich reißen zu wollen. Es könne, so Gorbunov, nur eine Ordnung installiert werden, die vom Volk legitimiert sei. Auch Gorbatschow zeigte sich daran interessiert, dass in Lettland eine Einigung der politischen Organisationen auf dem Boden der Demokratie gefunden werden muss. Auch der blutige Überfall der Oman-Sondertruppen vom Sonntagabend kam im Gespräch zwischen Gorbunov und Gorbatschow zur Sprache. Es habe sich niemand finden können, so Gorbatschow, der den Befehl zum Einsatz der schwarzen Baretts gegen das lettische Innenministerium gegeben habe. Der sowjetische Innenminister Boris Pugo ließ in einem Telefonat mit dem lettischen Präsidenten durchblicken, dass man bezüglich der Sondertruppen etwas unternehmen müsse. Auf einer Pressekonferenz in Riga wurde soeben bekannt gegeben, dass Pugo versprochen habe, die schwarzen Baretts entweder zu entwaffnen oder ganz aus Riga abzuziehen. Außerdem wurde bekannt, dass sich in der Prokuratur der lettischen SSR bis jetzt ein Stützpunkt der Sondertruppen oder beim KGB seit Sonntag 5 Milizionäre festgehalten werden, die von den schwarzen Baretts als Geiseln genommen worden waren. Angeblich wurde ihnen bis jetzt jegliche medizinische Hilfe verwehrt, obwohl sie verwundet sind. Zur Stunde spricht Gorbunov in Moskau mit dem Präsidenten der Russischen Föderation Boris Jelzin. Von ihm erhofft er sich zusätzlich große Unterstützung. Auf den offenbar positiven Ausgang der Gespräche in Moskau reagierte man in Riga mit großer Erleichterung. Nach Tagen der höchsten Anspannung hofft man nun, dass es eine Entspannung gibt im Nervenkrieg in Riga. Zu einem ganz anderen Thema. Die Deutsch-Deutsche Vereinigung und ihre finanziellen Begleiterscheinungen, sie bestimmten den Wahlkampf, interessierten die Bundesbürger ganz besonders. Trotz der Krise am Golf damals, vom Krieg sprach noch niemand, Geldsteuern und Belastungen im Zusammenhang mit der Vereinigung waren im Herbst das tagespolitische Thema Nummer 1 hierzulande. Auch das Thema Enteignung und wie dieses Thema im deutsch-deutschen Einigungsvertrag behandelt worden ist, erregte damals so manche von diesem Unrecht Betroffene. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe deshalb heute eine erste Verhandlung zum Themenkomplex Enteignungen in der sowjetisch besetzten Zone zwischen 1945 und 1949. Michael Reisendörfer berichtet. Mit 10 Rechtsgeboten plädierte einer der Anwälte heute vor dem Bundesverfassungsgericht für die Interessen der einst enteigneten Familien, forderte Minderheitenschutz für Grundbesitzer und stellte die Forderung auf, wir wollen das Rad der Geschichte zurückdrehen. Doch Justizminister Kinkel und seine Expertenschar belegten heute faktenreich und eindringlich, wer das große Rad der Geschichte gedreht hatte, als im Einigungsvertrag und in den 2+4-Verhandlungen die Enteignungen in der sowjetisch besetzten Zone zwischen 45 und 49 auf alle Zeit festgeschrieben und im Grundgesetz beglaubigt wurden. Mit der Anerkennung der sogenannten Bodenreform habe sich die Bundesregierung dem Druck der sowjetischen Unterhändler gebeugt, namentlich Gorbatschow und seinem damaligen Außenminister Edward Schewardnadze. Alliierte Streitkräfte haben heute Vormittag erneut massive Luftangriffe gegen Ziele im südlichen Irak geflogen. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete, dass die irakische Hafenstadt Basra erneut bombardiert worden sei von den Alliierten. Entspricht das auch dem Stand Ihrer Informationen? Ja, das ist richtig, Herr Renschke. Es kann an der Verlagerung der angealliierten Luftgeschwader kein Zweifel mehr bestehen. Es sind vor allem die Militärstellungen im besetzten Kuwait und dann Ziele im Süden Iraks bombardiert worden heute. Die Stadt Basra und nahegelegene Gebiete sind den dritten Tag in Folge unter Beschuss geraten. In diesem Gebiet soll sich die Kommandozentrale der in Kuwait verschanzten irakischen Truppen befinden. Deshalb möglicherweise diese Hartnäckigkeit, dass täglich diese Ziele jetzt wieder bombardiert werden. Diese neue Verlagerung ist genau das, was der Chef des US-Generalstabs, General Powell, gestern Abend angekündigt hatte. Er hatte gesagt, nach der ersten Woche des Luftkrieges auf strategische Ziele wie Rüstungsfabriken und auch Atomreaktoren und die gegnerische Luftwaffe werde das Schwergewicht der Angriffe künftig darauf gerichtet sein, die irakischen Truppen in Kuwait und zurückgezogene Stellungen und Nachschubwege zu zerstören. Und das ist heute begonnen worden. Dabei haben französische Kampfflugzeuge am Vormittag erstmals Ziele im Irak selbst angegriffen. Ein Armeesprecher erklärte, Stellungen der Eliteeinheiten der Präsidentengarde seien im Südirak bombardiert worden. Die französischen Flugzeuge haben dann gleichzeitig ihre Angriffe auf Ziele wie in den vergangenen Tagen in Kuwait selbst fortgesetzt. Wie hat der Irak bisher darauf reagiert? Wie wird er möglicherweise reagieren? Ich glaube, der Irak wird überhaupt gar nicht darauf reagieren. Das entscheidende Mittel sind die Raketen, die ja gestern Abend auch wieder abgeschossen wurden. Aber es hat sich ja erwiesen, dass diese Raketenwaffe weitgehend stumpf ist, weil die Patriot-Antiraketen doch sehr erfolgreich waren. Gestern ist ja auch die auf Haifa abgeschossene Rakete über israelischem Staatsgebiet zerstört worden in der Luft. Ich glaube, dem Irak bleibt gar nichts anderes übrig, als erst einmal diese Angriffe hinzunehmen. Denn Präsident Saddam Hussein hat keinen Zweifel daran gelassen, er will die große Landschlacht suchen, aber er wird diese Landschlacht nicht durch Gegenangriffe einleiten, sondern er will die ganzen Luftangriffe aussitzen und dann die US-Truppen und die Truppen der Alliierten kommen lassen, um ihnen nach Möglichkeit am Boden eine Niederlage beizubringen oder in sehr, sehr langfristige Gefechte zu verwickeln, dass die Amerikaner dann letztlich ihren Krieg gegen den Irak einstellen müssen. Und wie lange wird er möglicherweise dieses aussitzen können? Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Niemand weiß natürlich, wie groß die Vorräte des Irak sind, die im Südirak gelagert wurden oder die bereits in den Frontstellungen in Kuwait vorhanden sind. Ich glaube, es wird davon abhängen, wie effizient der Nachschub des Iraks unterbrochen werden kann, denn es ist kaum vorzustellen, dass die irakischen Truppen Tage oder Wochen lang ohne jede Verbindung mit dem Hinterland an der Front weiter ausharren können. Ich glaube, Saddam Hussein hat auch noch eine andere Taktik. Er versucht, den politischen Druck zu erhöhen, dass der Krieg beendet wird. Es gibt ja die Initiative der Maghreb-Staaten. Sie haben eine Sitzung des Weltsicherheitsrates beantragt. Dann hat die Regierung in Teheran eine Konferenz der islamischen Staaten angeregt. Es haben sich schon mehrere Staaten der islamischen Welt für eine solche Sitzung im Iran ausgesprochen. Saddam Hussein rechnet damit, dass der internationale Druck auf ein Ende des Krieges stärker wird. Und er möchte auf alle Fälle so lange ausharren, damit er dann Kuwait weiter in seinem Besitz hat, falls es doch zu einem Waffenstillstand kommen sollte. In einem Bericht des irakischen Rundfunks, so wird gemeldet, Herr Tegner, wurde vor einer Verschmutzung der Umwelt durch auslaufendes Öl gewarnt. Und dies bezieht sich auf den Beschuss zweier irakischer Öltanker durch amerikanische Streitkräfte. Von welcher Brisanz ist dann dieses Ereignis, dieses Problem? Ja, es ist gestern zu einem Angriff von US-Flugzeugen zumindest auf einen Tanker gekommen. Der Irak hat das heute Aggression gegen die Umwelt genannt. Aus den Tankern liefe weiterhin Öl aus und vor der Küste des Scheichtums habe sich bereits ein Ölteppich auf der Wasseroberfläche gebildet. Man muss davon ausgehen, wenn der Krieg weitergeführt wird, dass dann in den Grenzgebieten zu Saudi-Arabien, vor allen Dingen auf der kuwaitischen Seite, sehr, sehr viele Ölquellen vom Irak gesprengt werden oder im Laufe der Kämpfe in Brand geraten. Ich glaube, die ökologische Katastrophe, die der Krieg mit sich bringt, wird kaum zu verhindern sein. Die Frage ist nur, welches Ausmaß diese Katastrophe dann letztlich haben wird. Wird Israel zurückschlagen? Das sind zwei, aber nicht alle Fragen im Zusammenhang mit diesem Krieg. Eine weitere lautet schon seit Tagen, wann wird die Türkei eingreifen oder wann wird die Türkei in diesen Krieg hineingezogen werden? In Istanbul am Telefon der Kollege Baha Güngör. Guten Tag, Herr Güngör. Guten Tag. Gestern hat sich ja der irakische Außenminister Tariq Aziz dahingehend geäußert, dass das Bereitstellen der NATO-Basen für Angriffsflüge von US-Kampfflugzeugen vom Irak als Angriff ausgelegt werden könne und entsprechend beantwortet werden würden. Es gibt inzwischen auch Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten Özal. Hat sich die Situation in dieser Hinsicht bis heute verschärft? Verschärft hat sich die Situation auf jeden Fall. Özal beharrt weiterhin darauf, dass er nur im Rahmen der Beschlüsse der Vereinten Nationen handelt und er selbst, also die Türkei, sich nicht in den Krieg einmischen wird, solange es keinen einzigen Angriff von Irak auskommt. Und diesen Angriff, ob Özal diesen Angriff jetzt provoziert oder nicht, das ist die Diskussion auch hier in der Türkei wie in Europa. Denn in diesem Falle müsste ja die NATO als Verbündete Seite der Türkei eingreifen und die Türkei beschützen. Und darauf spekuliert auch jede türkische Staatsführung. Wie ist denn die Özal-Äußerung zu interpretieren im Hinblick auf die Position der Bundesrepublik? Nun, Özal zitiert in diesen Tagen besonders gerne und häufig eine Äußerung von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der gesagt hat, militärische Hilfe für die Türkei sei rechtens, weil er vor seinem Wahlkreis sowjetische Panzer stehen habe. Diese Äußerung ist 10 Jahre alt und die Türkei beruft sich darauf, dass dieses Land über 4 Jahrzehnte die Südostflanke der NATO geschützt habe, dabei schwere wirtschaftliche Schäden auch erlitten habe und dass jetzt im Moment es darum geht, die Erdölfelder für den Westen zu beschützen und dass auch die Türkei dazu bereit sei, aber die Türken seien nicht bereit, für deutsche wirtschaftliche Interessen zu sterben, zusammen mit Amerikanern oder Engländern, aber die Deutschen würden dann nur den Nutzen daraus ziehen. Daraufhin laufen die Äußerungen Özals und die Kritik Özals an die Adresse der Deutschen. Kollegen Peter Philipp, guten Tag, Herr Philipp. Hallo. Hallo, Herr Philipp, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Sie sind in Tel Aviv, weil Sie dort auf das Eintreffen des Bundesaußenministers Genscher warten. Ist er im Moment schon angekommen? Ja, Genscher ist bereits am Flughafen angekommen, aber er ist noch nicht hier in Tel Aviv eingetroffen. Hier in Tel Aviv ist eine, warten jetzt Leute auf ihn an einer der Stellen, wo die Raketen einschlugen in den letzten Tagen. Und man wartet eben auf die Delegation. Es gab eine kleine Gruppe von Demonstranten am Flughafen, aber es waren nur 4 oder 5 Leute, die da demonstrierten mit Schildern. Es sei eine deutsche Scheinheiligkeit, dass man Gas an den Irak liefere und sich nicht um Israel kümmere. Aber das ist eine kleine Minderheit. Auch gestern demonstrierten bereits Leute in Jerusalem dagegen, dass Deutschland sich zu wenig und zu lange überhaupt nicht um Israel gekümmert habe und um die Entwicklungen im Golfkrieg. Insgesamt gesehen aber, glaube ich, begrüßt man doch, dass der Bundesaußenminister hierher kommt. Ich stehe hier neben dem Tel Aviver Bürgermeister Shlomo Lahat, der allerdings hier sehr bedrängt wird von Kollegen auch. Aber er hat mir versprochen, er wird mir kurz sagen, was er zu diesem Besuch, Herr Lahat, wie empfangen Sie den Bundesaußenminister hier? Teilen Sie diese Bedenken gegenüber Deutschland oder haben Sie da eine andere Einstellung? Nein, ich empfange den Herrn Genscher, den Außenminister, mit offenen Armen. Und wir freuen sich, dass er kommt hierher mit der Delegation. Ich möchte die Leuten zeigen, was da passiert ist, die Schaden, die Bürger, die Menschen. Und das ist das. Mit meiner Initiative will ich nicht berühren, kein Thema von Politik mit Herrn Genscher. Verstehen Sie? Ja, wenn da sind solche Thematen da auf die Agenda, das braucht unser Prime Minister, Herr Shamir, mit ihm besprechen. Es gibt Kritik aber daran, dass Deutschland Gas an den Irak geliefert hat und nicht. Was sagen Sie dazu? Ich nehme an, dass wenn die Taten wurden gemacht und man hat die geschaffen, da wurden die gemacht bei privaten Gesellschaften. Ja? Das war nicht mit der Unterstützung von der deutschen Regierung oder von keinem offiziell in Deutschland. Und wegen dem braucht die deutsche Regierung sehen, was mit diesen Leuten und mit dieser Bürger die machen. Verstehen Sie? Ja. Aber ich möchte ganz schön und menschlich aufnehmen den Außenminister. Ihr seid doch da als unsere Gäste. Und wir brauchen unsere Gäste schön aufnehmen und nicht beleidigen. Vielen Dank. Ja, das war Shlomo Lahat, der Bürgermeister von Tel Aviv, der ebenso auf Hans-Dietrich Genscher hier wartet im Augenblick. Es kommen nicht nur Regierungsmitglieder, auch Oppositionsführer Vogel wird in Israel erwartet. Gilt für ihn dieselbe Erwartung? Das Gleiche wahrscheinlich. Nur natürlich sind die Erwartungen an ein Mitglied der Regierung natürlich viel größer als ein Mitglied der Opposition. Und das Eintreffen von Bundesaußenminister Genscher macht natürlich auch eher Schlagzeilen hier als das bevorstehende Eintreffen von Vogel und auch einiger anderer Persönlichkeiten aus der Bundesrepublik. Noch nicht. Die Agenturen sprechen zwar von einem Brandanschlag weiterhin, aber es kann zurzeit von der Staatsanwaltschaft noch nicht genau gesagt werden, was da eigentlich passiert ist. Fest steht jedenfalls, es handelt sich nicht um einen technischen Defekt, der in der vergangenen Nacht den Erkrath dazu geführt hat, dass der Wagen in Flammen aufging und 2 weitere auch. Es kann sich aber auch um eine, ja, ich sag mal, ganz normale, normal natürlich in Anführungsstrichen, eine ganz normale Brandstiftung handeln. Das Fahrzeug des Ministers stand ziemlich nahe am Tor und dann lag es natürlich möglicherweise nahe für irgendwelche Brandstifter, dann an diesem Wagen die Brandstiftung vorzunehmen. Also das ist alles noch unklar. Es kann sich natürlich auch um einen gezielten Anschlag auf den Dienstwagen handeln, ein schweres Zeug. Es gibt noch bisher kein Bekennerschreiben. Minister Heinemann selbst war nicht in Gefahr. Er wohnt weit weg vom Tatort im westfälischen Iserlohn. In Erkrath, da wo das geschah, ist sein Fahrer zu Hause. Und der hatte das Auto am gestrigen Abend in der unterirdischen Großgarage abgestellt, die auch von den Bewohnern der umliegenden Häuserblocks mit benutzt wird. Ein Anwohner hatte dann kurz nach Mitternacht bemerkt, dass es in der Garage brannte und alarmierte die Feuerwehr, aber die konnte nicht mehr allzu viel machen. Irgendeine Folge einer Fahrlässigkeit, kann es das auch gewesen sein? Nein, so wie es jetzt aussieht, nicht. Also einen technischen Defekt, der wird ausgeschaltet eigentlich von der Staatsanwaltschaft in Wuppertal. Insgesamt wird der Schaden, so meldet eine Agentur, auf rund 1 Million Mark geschätzt. Ja. Kann sich das nur auf diesen Wagen beziehen oder ist noch anderes in Mitleidenschaft gezogen worden? Dieser Wagen ist ausgebrannt, zwei weitere ebenfalls. Außerdem standen in der Garage noch 50 Privatautos. Irakische Flugzeuge greifen alliierte Schiffe an, meldet der britische Rundfunksender BBC. Jürgen König in London, was genau berichten die Reporter dort? Es wird berichtet, dass also erstmals alliierte Kriegsschiffe in Gefahr gerieten, von irakischen Jets attackiert zu werden. Zwei Jets der irakischen Luftwaffe, und zwar handelt es sich angeblich um Mirage F-Flieger, stiegen hoch, wurden aber durch den Radar der alliierten Streitkräfte am Golf rechtzeitig entdeckt. Es stiegen F-15-Jäger der saudischen Luftwaffe und der US Air Force hoch und sie haben diese beiden irakischen Jets abgeschossen, bevor sie in die Nähe der Kriegsschiffe gelangten, beziehungsweise bevor sie Schaden anrichten konnten. Man sagt hier, dass sie mit aller Wahrscheinlichkeit nach bewaffnet waren mit den Exocet-Raketen, französischer Produktion, wie auch die Mirage, die ja schon im Falklandkrieg den Briten einige Kopfschmerzen bereitet haben. Und diesmal ist es auch mal gelungen, diese Gefahr rechtzeitig auszuschalten. Man hatte ja auf alliierter Seite damit gerechnet, dass die Luftwaffe des Irak, die sich bislang ja zurückgehalten und zurückgezogen hat in befestigte Bunker und Versteckanlagen, die bisher nicht zerstört werden konnten und auch nicht gefunden werden konnten, wahrscheinlich in allen Fällen, dass die irgendwann zuschlagen würde und dass eine Strategie Saddam Husseins sei, eben die Exocet-Raketen gegen die Marinestreitkräfte einzusetzen und auf der anderen Seite unter Umständen massive Bombenangriffe zu fliegen auf Ziele in Kuwait, vor Kuwait, also auf die saudische Ziele, und auf Israel, vielleicht sogar mit den dann immer schon viel beschworenen chemischen Bomben. Und dieses ist ein Vorgeschmack von dem, was wahrscheinlich, sagen jedenfalls hier Militärexperten in London, den alliierten Streitkräften am Golf noch bevorsteht. Aus London war das. Syrien hat erstmals seit Beginn des Krieges am Golf bekräftigt, dass es in der von den USA angeführten Allianz gegen den Irak bleibt. Der syrische Informationsminister Mohammed Salman versicherte der deutschen Presseagentur heute in Damaskus, sein Land stehe voll hinter den UNO-Resolutionen. Der syrische Minister verurteilte den Versuch des Diktators Saddam Hussein, Israel in den Krieg zu verwickeln, sprach aber dem jüdischen Staat auch das Recht auf Gegenabwehr ab. Im amerikanischen Fernsehsender CNN drohte der israelische Verteidigungsminister Arens dem Irak erneut mit Vergeltung für die Raketenangriffe. Auch wenn es keinen einzigen weiteren Toten gäbe, werde man reagieren. In Jerusalem hatte heute das Kabinett hinter verschlossenen Türen beraten. Bei dem letzten irakischen Raketenangriff starb gestern Abend in Tel Aviv eine Frau unter den Trümmern eines Hauses. Zwei weitere erlitten einen tödlichen Herzinfarkt. Außerdem gab es 96 zum Teil Schwerverletzte. Kurz nach der neuen Attacke hatte US-Präsident Bush in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Shamir seine Empörung äußert und um weitere Zurückhaltung bei einem Gegenschlag gebeten. Der stellvertretende sowjetische Außenminister Belonogov und der iranische Botschafter in der UdSSR Izadi forderten bei einem Treffen heute in Moskau ein sofortiges Ende der Kämpfe am Persischen Golf. Jordanien stellte sich hinter den Vorschlag aus Teheran, eine islamische Weltkonferenz zur Beilegung des Konflikts einzuberufen. Das religiöse Oberhaupt der Jesiden, Bin Ismail, verlangte eine Beteiligung der Kurden am Prozess der Neuordnung im Mittleren Osten nach dem Ende des Golfkriegs. Die multinationalen Luftstreitkräfte setzten die Bombardierung auf mehrere Städte im Irak und auf gegnerische Stellungen in Kuwait heute fort. Bisher wurden nach Darstellung eines amerikanischen Militärsprechers in Riad mehr als 12.000 Einsätze geflogen. Eigene Verluste bei Luftkämpfen habe es nicht gegeben. Allerdings sei beim Absturz eines Harrier-Senkrechtstarters und eines Hubschraubers ohne Feindeinwirkung ein Pilot ums Leben gekommen. Nach britischen Angaben sollen die neuen Angriffe der Alliierten erhebliche Schäden, vor allem an Produktionsanlagen von Chemie- und Nuklearwaffen, sowie an Ölfördereinrichtungen verursacht haben. Die Zivilbevölkerung sei so wenig wie möglich in Gefahr gebracht worden. Das Verteidigungsministerium in Washington bestritt Meldungen aus Teheran über einen größeren Vorstoß irakischer Bodentruppen nach Saudi-Arabien. Auf dem türkischen Luftstützpunkt Batman richteten die USA unterdessen einen militärischen Rettungsdienst ein und stationierten 20 Hubschrauber. Der Irak warf laut einer Meldung von Radio Bagdad der Regierung in Ankara Aggression vor, weil sie den US-Luftstreitkräften Angriffe von ihrem Territorium aus gestatte. Die Bundesregierung will das Strafrecht beim illegalen Export von Rüstungsgütern verschärfen. Das kündigte Bundeskanzler Kohl heute im Anschluss an die erste Sitzung des neuen Kabinetts in Bonn mit. Zunächst an den Golf, während Syrien und der Iran weitere politische Anstrengungen unternehmen wollen, um die Beendigung des Golfkriegs in die Wege zu leiten, ist die militärische Lage unverändert. Die Alliierten fliegen weiter gegen Ziele im Irak, laden dort ihre Bomben ab, wollen so den Bodenkampf, den die Militärs für unumgänglich halten, vorbereiten. Die irakische Luftwaffe versuchte heute zurückzuschlagen. Marcel Pott. Nach Darstellung eines Rundfunkkorrespondenten der BBC haben heute irakische Jagdbomber alliierte Kriege im Persischen Golf angegriffen, sind jedoch abgeschossen, bevor sie ihre Bombenlast abwerfen konnten. Unklar ist, um welchen Flugzeugtyp es sich handelte und ob die Angreifer Exocet-Raketen französischer Bauart an Bord hatten. Die alliierten Streitkräfte haben offenbar begünstigt durch aufklarendes Wetter ihre Bombenangriffe auf Gebiete im Südirak wieder intensiviert. Dies geht aus Meldungen der iranischen Nachrichtenagentur IRNA hervor, deren Korrespondent aus der iranischen Grenzstadt Khorramshahr berichtet. Die Erschütterungen der Bombeneinschläge auf irakischer Seite sind jenseits der Grenze im Iran anscheinend noch meilenweit zu spüren. Die irakische Hafenstadt Basra ist heute zum wiederholten Male das Ziel alliierter Raketenangriffe gewesen, die nach Darstellung von IRNA durch amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf erfolgten. Derzeit haben es die Deutschen schwer in Israel. Alte Bilder, die vom hässlichen Deutschen sind auferstanden, Bilder, die mit den Gräueln der Nazi-Verbrecher zu tun haben. Und dies nicht nur in der Bevölkerung, auch Politiker äußern sich teilweise höchst abfällig in den Kommentarspalten israelischer Zeitungen. Die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth formulierte am frühen Morgen Position und Hoffnungen des offiziellen Bonn. Ich denke, wir Deutschen haben aus guten Gründen mit unserer Geschichte Zurückhaltung geübt. Aber das Lebensrecht von Völkern ist ebenfalls ein ungeteiltes. Wir stehen auf der Seite Israels und ich gehe mal davon aus, dass auch Israel den Frieden mit Palästina will. Jeder Krieg ist ein großes ethisches Dilemma. Ich bin mit diesem schizophrenen Phänomen konfrontiert, dass alles versucht wurde, um den Krieg zu vermeiden. Und die Frage setzt an, hätte man noch mehr tun können? Und die andere Frage ist, was wäre, wenn nicht die Gewalt eingedämmt worden wäre? Und nun denke ich, muss auch das Recht im äußersten Fall mit den Mitteln der Gewalt und des Krieges wiederhergestellt werden. Nach wie vor die Frage, wie schnell kann der Friede an die Stelle wieder des Krieges treten? Nach dem dritten Raketenangriff auf Israel, das war gestern, machte der Kanzler seine Solidarität mit Israel öffentlich und schickte Außenminister Genscher, Entwicklungshilfeminister Spranger und CDU-Generalsekretär Volker Rühe nach Jerusalem. Die SPD tat desgleichen. Hans-Jochen Vogel leitet eine Delegation, die ebenfalls in Israel eingetroffen ist. Thomas Jung berichtet über den Empfang. Deutschland hat gemordet. Wir mögen keine Deutschen, weil sie Saddam helfen, schrien beispielsweise aufgebrachte Bürger, als die Regierungsdelegation den Bombenkrater bei Tel Aviv besichtigte, wo vorgestern 3 Menschen starben, 97 verletzt wurden. Scharfe Töne schlagen auch die Tageszeitungen an. Vereinzelt wird demonstriert. Wo wir stehen, ist klar, erklärte der Bundesaußenminister seinem Amtskollegen Levy. An der Seite der Alliierten, aber in besonderer Verpflichtung und in Solidarität zu Israel. Als deutliche Geste gilt nicht nur, dass die Delegation im Spannungsgebiet übernachten wird. Vor allem sollen 250 Millionen Mark Soforthilfe, über die Israel frei verfügen kann, signalisieren, dass sich Israel auch auf das vereinigte Deutschland verlassen kann, wie es Genscher formulierte. Zur Stunde konferiert Hans-Dietrich Genscher mit Außenminister Levy. Es steht uns nicht an, Ratschläge zu geben, so der Bundesaußenminister auf die Frage, ob er Israel dazu ermuntern wird, sich auch weiterhin aus dem Konflikt herauszuhalten. vor seinen Gesprächen rechnete Genscher mit Kritik von Regierungsseite, vor allem wegen der deutschen Waffenexporte an den Irak. Der Bonner Diplomat hat seine Argumentationslinie vorbereitet. Alle Lieferungen seit 1961 seien illegal geschehen. Außerdem arbeite Bonn an einem neuen, verschärften Kriegswaffenkontrollgesetz. Die hässlichen Deutschen und die Israelis, die Ängste sind da, sie ziehen sich jedoch nicht durch eine breite Bevölkerung. Martin Wagner kommentiert. Die Gedanken an die Vergangenheit alleine wären und sind schlimm genug für diese Menschen. Schlimmer aber ist, dass sie wieder von deutschem Gas bedroht sind. Erst die Skrupellosigkeit von Firmen aus der Bundesrepublik hat den irakischen Diktator so gefährlich gemacht, dass die Israelis heute nichts mehr fürchten als einen Angriff mit Giftgas. Eine Bundesregierung nach der anderen hat über die Jahre hinweg die besonderen Beziehungen zu Israel betont. Jeder Politiker, der nach Israel reist, spricht von der Verpflichtung der Deutschen, von der Verantwortung, von der Last der Vergangenheit. Man mag es nicht mehr hören, wenn man an die Zukunft denkt, an das, was passieren kann, wenn Saddam Hussein tatsächlich Raketen mit chemischen Sprengköpfen nach Israel schickt. Nicht nur deutsche Firmen haben den Irak aufgerüstet, aber sie haben für die perfideste Waffe im Arsenal von Saddam Hussein gesorgt.